Schau, wie er sich gönnt. Und wie ihr ihn mal könnt. Manche lieben's, manche hassen's. Könnt man einen drauf geben, doch wir lassen's. Präsi, Bass. Präsi, Bass. Yo. Schau, heute rap ich irgendetwas und steck meine Seele rein. Mach ich morgen gleich nochmal mit dem kompletten Gegenteil. Stimmt schon, wenn sie meinen, dass es schwer sei, mich zu greifen. Ich pflege meine Alben, wenig Pflege leicht zu halten, zum Verzweifeln. Doch Alter, allein schon, wie er reinkommt, die Steigerung von reinkommen. Absolut kein Streitpunkt, halb, halb Gott, halb Knallkopf, halb Riese, halb, halb Bling. Larger than life, auch noch so halb in den Seilen, halb altes Eisen, halb Hänschen klein mit ersten halben Steifen. Nie so ganz dabei, immer halb hypnotized auf Reisen. Doch altersweise, der kleines bisschen aus der Zeit gefallene, hat sich ein Stück weit zu weit rausgedehnt, so scheint es einem. Enfant terrible und sie kriegen ihn nicht eingemeindet. Immer bisschen größer als die Summe seiner Einzelteile. Ist ein Flickenteppich ungeheuerlich. Du wusstest nicht, was Whisky Rap ist, weiß ich auch bis heute nicht. Und warum sollte ich auch schau, wie er sich gönnt. Und wie ihr ihn mal könnt. Manche lieben's, manche hassen's. Könnt man einen drauf geben, doch wir lassen's. Präsi, Bass. Präsi, Bass. Erste Regel, um es nice zu halten, bleibt sich Zeit zu lassen. Und um nur kurz zum ersten Punkt der ersten Strophe noch was anzumerken. Nur Einfallspinsel wollen verstanden werden. Und nichts ist schlimmer für einen Künstler als verstanden werden. Wusste schon Bob Dylan, nichts ist schlimmer als verstanden werden. Denn haben sie dich verstanden, kommst du zu den Akten, dann heißt es Klappe zu und Affe tot. Und was machst du dann? Dann stehst du da als nackter Unterbinden. Und kannst kacken gehen mit deinen ach so gut gerappten Binsen. Deswegen schlag ich Haken, flüchte vor mich hetzen. Immer Striche über Striche über Striche durch Rechnungen. Trag die Haut auf links und den Büßergürtel festgeklemmt. Doch Schutzanzug auf schusssicherer Weste über Kettenhemd. President, es kommt nicht auf den Inhalt an, ihr Bauern. Ich beweise es, ich sag irgendetwas und es hört sich schlau an. Dann sage ich das Gegenteil und auch das hört sich schlau an. Kunst, die etwas taugt, wird immer Meinung überdauern. Wär auch Trauer, wenn dem nicht so wäre. Schau, wie er sich gönnt. Und wie ihr ihn mal könnt. Manche lieben's, manche hassen's. Könnt man einen drauf geben, doch wir lassen's. Präsi, Bass. Präsi, Bass.